Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 56 und ich bin der Andi. Letztes Wochenende hatten wir eine kleine Familienzusammenkunft am Grill. Eine Veganerin war anwesend und K2 zelebrierte testweise einen vegetarischen Monat, weshalb auch einige vegane Grillstücke des Rostes harrten. Maiskolben, geräucherte Tofu-Würfel auf Schaschlikspießen und eine vegetarische Schinkenbratwurst. Ich war gespannt, zumal ich in verschiedenen Podcasts Rezensionen von diversen Fleischersatzprodukten gehört hatte, die mittlerweile richtig gut sein sollten. Es muss schließlich nicht immer totes Tier sein, wenn man Ernährung, Tierwohl und Klima unter einen Hut bringen will. Bratwurst auf Erbsenproteinbasis mit Rauchgeschmack. Zum Grillen geeignet, glutenfrei und vegan. Die Würstchen waren klein. 180 Gramm Nettoeinwaage verteilt auf 4 Würstchen. Die Verpackung versprach, dass die rein pflanzlichen Produkte des Herstellers von echten Fleischfans entwickelt wurden, um mir echten würzigen Geschmack, festen Biss und ordentlich Proteine zu garantieren. Als der Grill vorgeheizt war, öffnete ich die Verpackung und fingerte ein Würstchen heraus. Im Unterschied zu einer normalen Bratwurst einer Wiener oder Krakauer gab die Fleischersatzwurst nach. Der Inhalt wirkte pastös. Die Würstchen ließen sich grillen, wurden auf mittlerer Hitze jedoch schnell dunkel. Oftmaliges Wenden war angesagt. Als sie meines Erachtens fertig waren, kredenzte ich sie der Veganerin und dem anwesenden Testvegetarier am Tisch. Sie probierten und waren sich nach einem Bissen einig, das ging gar nicht. So kamen neben mir auch andere Anwesende in den fragwürdigen Genuss eines Probierstückchens. Richtig geschmeckt hat es niemandem. Die Konsistenz war relativ nah an einer Bratwurst, der Geschmack jedoch weit entfernt, obgleich ein Schinkenrauchgeschmack zu detektieren war. Ein Fehlkauf. Glücklicherweise aufgrund kurzer Haltbarkeit 30% im Preis gesenkt. Fazit: Sollten das tatsächlich echte Fleischfans entwickelt haben, empfände ich es als sehr bedauerlich, da es in unserem Experiment sowohl von Vegetariern als auch Karnivoren als auch einer Veganerin als bedingt genießbar eingestuft wurde. Wir sind uns einig, Produkte dieses Herstellers zukünftig zu meiden, geben aber nicht auf, Alternativen zu suchen. Neulich auf einem Parkplatz irgendwo im Oberbergischen. Tag, Sibylle, bist du auch einkaufen? Ja, Lisbeth, man kommt ja sonst nicht raus, weißt du? Ja, das ist ja immer das. Man kriegt ja auch nichts mit zu Hause. Außer wenn mal zufällig jemand vorbeikommt oder anruft. Und das ist ja auch weniger geworden, wegen Corona. Wieso? Na, der Uli ist doch dran gestorben. Ne, doch, Tatsache. War der denn nicht geimpft? Nee, der wollte nicht. Er hielt sich ja immer für so sportlich, trotz seines Alters. Da siehst du mal, so schnell kann's gehen. Ich sag dir das, Sibylle, ich sag dir das. Weißt du, was mir der Sascha die Tage gesagt hat? Dein Enkel? Nee, woher? Der sagte, man solle sich Briefwahlunterlagen besorgen. Wieso das denn? Weil der Laschet einen Plan hat, wie er ganz sicher Kanzler wird, obwohl der gar kein Programm hat. Und wie soll das gehen? Na, der hat uns Alte doch als vulnerable Gruppen bezeichnet und immer so gemacht und getan, dass wir zuerst geimpft werden sollten. Jo, war ja auch nett von dem. Nee, Sibylle, das war Berechnung. Das ist der Plan. Wieso? Was denn für ein Plan? Nun lass mich doch mal ausreden. Also, der Laschet hat die Alten, also die Letztwähler, wie der Sascha immer sagt. Das ist aber nicht nett vom Sascha. Ach, Sibylle, ist doch egal. Nee, Lisbeth, das ist nicht egal. So redet man nicht über alte Leute. Das ist respektlos. Jetzt hör mich doch einfach mal zu. Also, der Laschet wollte die Alten, die immer CDU wählen, geimpft haben, um sich die Stimmen zu sichern. Das ist doch Quatsch. Nee, gar nicht. Denn deswegen will der auch keine Impfpflicht. Wenn nämlich im September Wahl ist und die Inzidenz hoch ist, ist Quarantäne. Und dann dürfen nur wir Geimpften an die Wahlurnen. Und das sichert dem die Stimmen. Meinst du? Ja, ist doch klar. Denn die Jungen würden den doch niemals wählen. Aber wenn die nicht wählen könnten, weil Quarantäne ist, gewinnt der konkurrenzlos. Lisbeth, ich bitte dich, so ein Blödsinn. Nee, da könnte was dran sein. Und deshalb sollen die Jungen alle Briefwahl machen, sagt der Sascha. Das ist ja mal... Also Lisbeth, das ist ja mal... Nee, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Weiß man's, Sibylle? Weiß man's? Dem Laschet trau ich alles zu. Tja, nicht nur die Lisbeth. Was sie übrigens nicht wusste, ist, dass NRW wenige Tage später die Inzidenzstufe 3 strich. Zunächst bis zum 19. August. Damit die Innengastronomie weiter öffnen darf, wenn die 50 gerissen wird. Solingen hat's ja zum Beispiel schon hingekriegt. Ob da die Gastro-Lobby wieder zugeschlagen hat? Oder geht es darum, alle NRW-Urlauber nicht zu Selbstversorgern zu degradieren? Ich kann nur mutmaßen. Aufgrund der niedrigen Zahl schwerer Krankheitsverläufe, sagen sie. Lange chronische Krankheitsverläufe zählen offenbar nicht und bei Kindern schon gar nicht. Drecksbratzen, deshalb will der Stamm sogar noch weitergehen und laut WDR Aktuelle Stunde nur noch infizierte Kinder in Quarantäne schicken. Zitat: Wenn wir sagen, dass Kinder durch die Erkrankung nicht so gefährdet sind, dann können wir nicht, wenn ein Kind erkrankt ist, eine ganze Schulklasse in Quarantäne schicken. Zitat Ende. Das, obwohl die Delta-Variante laut US-Behörde so ansteckend ist wie Windpocken, wie der Spiegel schreibt. Zitat: Ein Dokument der US-Seuchenschutzbehörde zeigt neue Erkenntnisse zur Delta-Variante. Wer sich trotz Impfung mit ihr infiziert, ist offenbar genauso ansteckend wie Ungeimpfte. Falls Personen sich trotz Impfung mit dem Virus anstecken, geben sie das Virus offenbar genauso häufig weiter wie Ungeimpfte. Zitat Ende. Na, da hat Delta, übrigens gerade die vorherrschende Variante, in der Innengastro endlich eine richtige Chance, denn wer trägt schon beim Essen Maske? Und in der Schule, tja, da wird durchseucht, was das Klassenzimmer hergibt. Vorteil 1 für Laschet und Co. Je mehr junge Leute nebst Eltern in Quarantäne sind, umso weniger Gegenstimmen gibt es bei der Wahl, hat der Sascha gesagt. Die Jungen wählen den nämlich eher weniger. Hört auf Lisbeth, holt euch Briefwahlunterlagen. Vorteil 2. Wenn die Gastro öffnen darf, hat sie keine Ausfälle durch Schließungen aufgrund von Verordnungen oder Gesetzen. Also muss der Staat auch nichts zahlen. Auch nicht, wenn niemand hingeht. Dafür später den erwerbungsunfähigen Long-Covidern. Aber was weiß ich schon, das kann und konnte schließlich mal wieder niemand ahnen. Und während sich der Kanzleraspirant lasch gelockert ins Amt laviert, werfen wir in Kürze abgelaufene Vakzine weg. Anfangs weinten alle, weil's nichts gab. Und jetzt, wo es genügend gibt, will sie niemand haben. Wie den Joghurt in der Kühltheke. Oder die vegane Bratwurst, 30% günstiger, läuft demnächst ab. Wobei egal, weil selbst frisch ungenießbar. Kommen wir mal zu was ganz anderem. Seinerzeit schrieb ich aus Gründen die Kescherwelten 1. Die älteren Hörerinnen erinnern sich. Dann, zur Episode 17 dieses Podcasts, erhielt ich Post aus Marzipan-Pyroman-Titan-Stadt. Es schrieb die beste Zauberin der Welt und plötzlich war ich in der selbst auferlegten Pflicht, die Geschichte weiterzuschreiben. Ich begann es Mitte 2020, wurde jedoch auf einen anderen Weg geführt und so entstand das Hörspiel Kescherwelten 2, in dem das Geschenk nur eine untergeordnete Nebenrolle spielte. Kürzlich fiel mir das seinerzeit begonnene Skript in die Hände und ich überarbeitete den Anfang ein wenig. Das Ergebnis läse sich ähnlich absurd und konfus wie Kescherwelten 1, sofern es irgendwann in dieser Form gedruckt würde. Doch hört selbst. Einen Titel gibt's noch nicht. Kapitel 1: Der grüne Frosch flieht durch den Wald und der Häkelkäfer folgt ihm. Kapitel 2: Solang grün erblickt das Licht der Welt als Froschleich in einer Pfütze nahe eines Waldes, der gemeinhin als 100-Morgenwald bekannt ist. Es ist ein milder Frühlingstag, als sich aus Laich nach und nach viele Quappen entwickeln und alsbald herrscht in der Pfütze ein lustiges Gewimmel. Nur eine Quappe weigert sich. Sie fühlt sich wohl als geleeartiges Ei und wäre gern bis zum Ende aller Tage so geblieben. Allerdings geht ihr das Gewimmel in der Pfütze extrem auf die Nerven, zumal ihre Geschwister immer größer werden und daher die Unruhe im Wasser steigt. Aus diesem Grund beschließt die Quappe, Laich zu verlassen und stürzt sich ins Getümmel. Es dauert nicht lange, da beginnt sich das Wasser in der Pfütze gelb zu färben. Als die Quappe fertig ist, schwimmt sie in einem trüben gelben Meer aus Quappenresten. Blasen schwimmen auf der Pfütze und es dauert eine ganze Weile, bis sich die Trübung gesetzt hat. Die Quappe schaut sich um. Sie kann kaum noch schwimmen, denn sie ist um ein Vielfaches gewachsen, während sie ihre Geschwister verspeiste. Die Umwandlung zum Frosch verläuft rasend schnell und so sitzt wenige Stunden später ein Frosch in der Pfütze, den man in etwa so beschreiben kann. Man spreizt Daumen und Zeigefinger weitmöglichst ab, knickt sodann die jeweils vorderen Fingerglieder so weit, bis sie parallel stehen. Der Zwischenraum entspricht in etwa der Länge des Körpers ohne Extremitäten. Der Frosch selbst ist von neongrüner Farbe, hat gelbes Blut und leuchtet stellenweise und insbesondere an den markanten Eckzähnen blau, wenn man ihn mit UV-Licht bestrahlt. Solangrün sitzt in ihrer Pfütze, die mittlerweile einen eigentümlichen Geruch verströmt, geschuldet den verwesenen Kadaverresten ihrer Geschwister, die eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf alle Fliegen der näheren Umgebung ausüben. Der Amphibie kommt das gelegen, wird so doch ihrem unstillbaren Hunger Genüge getan. Die Freude währt allerdings nicht lange, denn nach kurzer Zeit hat sie alle Fliegen der Umgebung verspeist. Nun sitzt sie da, in ihrer müffelnden Pfütze und langweilt sich. Stunde um Stunde vergeht und auf den Tag folgt die Nacht. Sterne leuchten am Firmament und unweit jener Pfütze singt eine Nachtigall. Dann wird es Tag, wieder Nacht und am Mittag des dritten Tages ist die Pfütze restlos ausgetrocknet. Solangrün schaut sich um und missbilligt die Gesamtsituation. Wer auch immer sie abgeleicht hat, hätte sich einen schöneren Ort aussuchen können. Zum Beispiel einen größeren Teich in einem Park oder einen Tümpel im Wald. Seerosen wären angenehm und ein sanfter Quellzufluss auch. Und nur geringe Wasserbewegung, dass sich Mückenlarven entwickeln, damit ihre Nahrung gesichert wäre. In solchem Ambiente könnte man es aushalten. Stattdessen sitzt sie perspektivlos in dieser ausgetrockneten Pfütze. Und weil es kurzfristig nicht nach Regen ausschaut, macht sie einen Hüpfer in Richtung Wald. Dann noch einen. Wieder ein, bis sie in der Dunkelheit des Waldes verschwunden ist. Kapitel 3. Solangbraun verbrachte die letzten Jahre auf einer blauen Präsenterbox Holzhackschnitzel neben einem goldenen Buttpuller in einer Vitrine. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Buttpuller ist, googelt es nicht. Es ist ein überaus desillusionierendes Gerät, welches vorwiegend in der Kleintierjagd eingesetzt wird und auf sanfte Gemüter eine verstörende Wirkung haben könnte. Unweit, auf einem Sideboard stehen einige Bücher, unter anderem auch ein schwarzes, recht besonderes Buch. Nicht nur, dass es einem Bücherskorpion namens Scorpi als Behausung dient, nein, es dient auch als Portal in einen anderen Raum, in dem sich ein zweites Exemplar dieses Buches befindet, in dessen Fortschreibung sich folgende Worte finden lassen. Als etwas den Eingang der Baumhöhle verdunkelte. Verantwortlich war eine Kröte, die eine Behausung für die Nacht suchte. Prüfend schaute die Kröte in die Dunkelheit, die vor ihr lag, und während sie so schaute, bemerkte sie nichts in der Schwärze, zumindest nichts Ungewöhnliches, woraufhin sie die Baumhöhle erklomm. Dessen unbewusst verdrängte sie auf diese Weise ein Teil des Nichts, während das Schwarz schwärzer wurde. Das verdrängte Nichts erlangte in diesem Moment die Erkenntnis des Seins, denn der Umstand, dass nichts verdrängt werden konnte, führte die Theorie des seinlosen Nichts ad absurdum. Weiterführende Erkenntnisse blieben allerdings zunächst aus, da die Kröte nichts einatmete, während sie sich in der Baumhöhle drehte, um sich nach einem prüfenden Blick zur Ruhe zu legen. So wie an anderer Stelle. Ein komischer Kauz kauzte katzenwieselartig krauchend krötensuchend an einem Krater. Anmerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass ich just in dem Moment, in dem ich diese Zeilen überarbeite, ein von einigen liebevoll Blödelbarde genannter Spaßmacher namens Otto anschickt, jenen katzenwieselartig krauchend krötensuchenden komischen Kauz cineastisch zu imitieren, als wenn es sonst nichts zu imitieren gäbe. Zurück zum Original. Eigentlich suchte er keine Kröten, sondern eine bestimmte Kröte namens Kühlwalda, und als er sie gefunden hatte, steckte er sie in die Tasche seiner braunen Kutte und machte sich von dannen, während im Mondlicht Käuze kauzten und Unken unkten. Die geneigten Leserinnen werden nun sogleich vermuten, dass zuvor genanntem Kauz die Kröte nicht gänzlich unbekannt sei. Und dem ist in der Tat auch so, denn Kühlwalda hatte den überwiegenden Teil ihres Lebens just in der Tasche der Kutte des komischen Kauzes verbracht. Als sie ihr neulich zum wiederholten Mal entkommen war, es war an einem See und die Kröten waren in paarungsbereiter Aufregung, lernte sie einen Halbfrosch kennen. Dieser Halbfrosch lag gerade fertig kopuliert auf Kühlwalda, als ein hoverwartiger Hund sich bemüßigt fühlte, ihn von Kühlwalda herunterzupflücken. Halbfrosch musste nicht lange leiden, Hund hingegen schon. Halbfrösche erweisen sich nämlich in der Regel nicht als sonderlich wohlschmeckend, insbesondere dann nicht, wenn sie mit was auch immer gerade fertig sind. So wirkte und schmatzte Hund kläglich, um den bitteren grünen Schleim aus seinem Maul zu entfernen. Kühlwalda hingegen kam glimpflich davon, sofern man von einem kleinen Kratzer absieht, den ein Eckzahn des Hundes auf ihrem Rücken hinterlassen hatte. Er schimmerte kurzzeitig in einem sanften Blau, verblasste jedoch sehr schnell, sodass von ihm fast nichts mehr zu sehen war, als jener katzenwieselartig krauchende Kauz, nennen wir ihn der Einfachheit halber Katzenwiesel, sie wiederfand und in die Tasche seiner schweißfeuchten braunen Kutte steckte, in welche sie wenige Stunden später in Ermangelung eines Gewässers ableichte. An einer Weggabelung kurz vor dem 100-Morgenwald fasste Katzenwiesel in die Tasche, um seine Beraterin Kühlwalda herauszunehmen, ihr in gewohnter Weise über den Kopf zu streicheln und sie anschließend um Rat zu fragen, wohin er sich wenden solle. Man stelle sich seine Verwunderung vor, als seine Hand in eine große Portion glibbrigen Froschleichs fuhr, den Kühlwalda, wie zuvor erwähnt, in der Tasche abgelegt hatte. Katzenwiesel betrachtete kurz seine Hand, schüttelte zunächst seinen Kopf und anschließend mit Schwung den laichgehenden Boden ab, wo er mit einem leisen Platsch in einer Pfütze landete. Den Disput mit seiner Beraterin kann ich den geneigten Leserinnen an dieser Stelle getrost ersparen, da sowohl Katzenwiesel als auch Kühlwalda für den Fortgang dieser Geschichte voraussichtlich nicht mehr von Nutzen sein werden. Sicher sein kann man sich in dieser Sache jedoch nie, da der Autor in gewohnter Weise konzeptlos vor sich hintippt und selbst oftmals ob der Entwicklung der Geschichte überrascht erstaunt. Ja, das waren die ersten drei Kapitel. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Weitere werden, könnten, möglicherweise vielleicht unter Umständen folgen. Ich weiß es noch nicht so recht. Naja. Irgendwas ist ja immer. Vielleicht ist es auch hilfreich, zuvor, falls noch nicht geschehen, Kescherwelten 1 zu hören, weil zu lesen gibt's die nur in sehr seltenen Exemplaren. Es ist zu viel, wie soll ich sagen, zu viel Content anderer Schriftsteller drin, wie zum Beispiel Terry Pratchett oder Stephen King, auf deren Geschichten das Grundgerüst beruht. Fürs Nationalarchiv wär's zu plagiativ gewesen, denke ich. Wobei ich es eher als Ode an die genannten Künstler sehe. Aber naja, man will sich ja auch nicht vorhalten lassen, so, ey, da hast du abgeschrieben oder denen hast du die und jene Idee geklaut. Und mit dieser Bombensensation endet diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 56 vom 31.07.21. Und wenn ich jetzt jemanden grüßen dürfte, darf ich ja, ist ja mein Podcast, herzlichen Glückwunsch zum 18-Jährigen. Hey! Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_krd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.